Mensch bin. Da vorne ist die deutsche Bank, da gehen wir jetzt mal. Zwischen den Männern und den Frauen, nur nicht mehr kleines, aber feines Büro. Geld ist scheiße, komm mal klar, Geld verbrennen, wunderbar. Also macht den großen Kreis und verbrennt den ganzen Scheiß. Den ganzen Scheiß, Scheiß, Scheiß, Scheiß, Scheiß. Was will ich jetzt noch mehr? Fenster, die brauche ich nicht. Im Fenster, das von meinem Chef brennt für mich ein Licht. Der Chef setzt das Leder, war der Lohn für mein Fleiß. Mitarbeiter des Monats und von ihr auf Lebenszeit. Geld ist scheiße, komm mal klar. Geld verbrennen, wunderbar. Also macht den großen Kreis und verbrennt den ganzen Scheiß. Den ganzen Scheiß. Scheiß, Scheiß, Scheiß, Scheiß. Was ist schon die dritte Welt? Ich kauf sie, wenn es mir gefällt. Bei denen ist das Wasser knapp. Hier ist ein Päckchen am Wetter. Will du gar nicht, stopp mich auf. Für jeden leeren Wasserbauer. Geld ist scheiße, komm mal klar. Geld verbrennen, wunderbar. Also mach den großen Kreis und verbrennt den ganzen Scheiß. Den ganzen Scheiß, Scheiß, Scheiß.